Gut, seid ihr bereit für die zweite Stunde? Halleluja, wer von euch ist bereit? Halleluja, höre ich so schlecht. Seid ihr da? Ja. Ah ja, ist schon besser. Weil ich sage immer, hier haben wir ein größeres Raumvolumen. Du hast letzten Samstag gehört, wie viel Kubikmeter hier umbauter Raum ist. Also musst du einfach ein bisschen lauter sein, um den Raum zu füllen. Weil einfach mehr Kubikmeter sind. Somit einfach ist wichtig, dass du reagierst. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen für diese zweite Stunde, Herr, in dem wir weitergehen, uns tiefer anschauen, diese Zeit, in der wir leben, dieses Zeitalter der Herrlichkeit, diese Herrlichkeitsbewegung, die du initiiert hast in dieser Zeit, Herr, und von der wir ein Teil sind und die immer stärker und stärker wird, überall auf der ganzen Welt. Vater, wir danken dir, Herr, dass in dieser Zeit einfach alles, was in deinem Wort verheißen ist, all die Zusagen, all die Prophetien, all die Weissagungen zur Erfüllung kommen, Herr. Dass all das, was noch aussteht, in dieser letzten Zeit erfüllt wird. Weil dein Wort sagt, Jesus kann nicht wiederkommen, bevor nicht all diese Dinge wiederhergestellt sind, die Gott durch den Mund seiner Heiligen und Propheten vor Zeiten bereits gesagt hat. Aber ich danke dir, Herr, dass wir in dieser Zeit Schritt für Schritt und mehr erleben, dass diese Weissagungen erfüllt werden. Halleluja. Und dass wir in dieser Zeit mehr und mehr erleben, dass jeder einzelne von uns erlebt, dass die Weissagungen, die auch über uns persönlich ausgegangen sind, dass sie erfüllt werden. Amen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Weissagungen, die über dein Leben ausgegangen sind, werden erfüllt. Halleluja. Ergreif es im Glauben. Das ist das Entscheidende. Ergreif es im Glauben. Wir haben das die letzten Male, wir können noch mal kurz die Folie bitte ranmachen, vom Beamer her, die Folie mit der Wiederherstellung aller Dinge. Wir haben die letzten Male uns ja immer wieder angeschaut, die Zeit, in der wir leben, und wir schauen jetzt einfach nur noch auf die letzte Spalte, die letzte Zeile dieser Tabelle. Wir leben in dieser Zeit, in der der letzte Teil des vollen Evangeliums, nämlich aufgefahren in den Himmel und versetzt und verherrlicht mit Jesus, diese Offenbarung, diese Realität, dass wir mit Christus nicht nur gestorben, nicht nur begraben, nicht nur auferstanden, sondern auch mit ihm aufgefahren, versetzt und verherrlicht worden sind, dass diese Verheißung in dieser Zeit oder dieser Teil des Evangeliums, so muss man sagen, dieser Teil des Evangeliums in dieser Zeit wiederhergestellt wird und damit die Wahrheit versetzt in die Herrlichkeit Gottes aus Glauben. Und damit das dritte Zeichen, einfach nochmal zur Wiederholung, das dritte Zeichen aus Apostelgeschichte 2, Vers 19, das dritte und letzte Zeichen, wo es heißt Blut, Feuer und Rauchdampf, das Zeichen der Herrlichkeit. Es heißt, das letzte Zeichen wird erfüllt, der letzte Teil des Evangeliums wird wiederhergestellt, die letzte Wahrheit, die verschüttet worden ist im Zeitalter des Mittelalters, die letzte Wahrheit wird wiederhergestellt, und somit können wir schon mit relativer Sicherheit davon ausgehen, dass in dieser Bewegung, die das wiederherstellt, nämlich die Herrlichkeitsbewegung ganz rechts unten, dass in dieser Bewegung tatsächlich all das, was noch aussteht, zur Erfüllung kommt und dass am Ende dieser Bewegung Jesus wiederkommt. Amen. Wann auch immer das Ende dieser Bewegung ist. Ja. Ich habe gestern habe ich mit Sid Roth telefoniert, er hat mich angerufen und wir haben über das Interview gesprochen, und eine Frage, die er mich gefragt hat, war, er hat gefragt, hat Jesus dir gezeigt, dass du das Wiederkommen Jesu wieder noch erleben wirst? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, da hat er mir nichts gezeigt. Weil es gibt manche, die sagen, Gott hat mir gezeigt, ich werde nicht sterben, bevor Jesus wiedergekommen ist. Gott hat mir das nicht gezeigt, und deswegen lassen wir das einfach offen. Amen. Halleluja. Und können damit auch gut leben. Preist den Herrn. Also, Tag und Stunde kennt sowieso niemand. Amen. Ich will nicht sagen, wenn jemand sagt, ja, Jesus hat mir gezeigt, ich werde noch das erleben, wenn Jesus wiederkommt, dann sage ich, okay, super, dann werden wir es sehen. Aber ich habe schon einige gesehen, die das auch gesagt haben und die inzwischen gestorben sind. Insofern bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber ich sage nicht, dass es nicht sein kann, dass jemand das von Jesus bekommt, weil ich halte es für möglich, definitiv, ich glaube, dass Jesus bald kommt, definitiv, und ich halte es absolut für möglich, dass er zu unseren Lebzeiten noch wiederkommt. Halleluja. Und mir wäre es das Allerliebste. Amen. Weil direkter Express nach oben ist das Beste, was dir passieren kann. Amen. Direkte Entrückung. Halleluja. Besser geht's nicht. Amen. Nichts Besseres. Halleluja. Okay. Also, Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Halleluja. Und dieses Zeitalter der Herrlichkeit ist gekennzeichnet durch ganz bestimmte Grundpfeiler oder Grundrealitäten. Und da habe ich das letzte Mal schon, die letzten zwei Mal genauer gesagt, in meinen Stunden bereits darüber gesprochen. Wir haben nämlich bereits gesehen, das Zeitalter der Herrlichkeit erstens ist das Zeitalter der völligen Übernahme Gottes. Sag mal, völlige Übernahme. Heißt so viel wie minimale Beteiligung von menschlichem, maximale Übernahme Gottes. Maximal Gott, minimal der Mensch. Minimale Eigenkontrolle, Eigenmachen, Eigentun, maximale Frucht. Ist attraktiv, oder? Amen. Weil gleichzeitig ist nämlich dieses Zeitalter, das ist der zweite Punkt, den ich euch genannt habe, das Zeitalter der Herrlichkeit, ist das Zeitalter der Ruhe von den eigenen Werken. Es hängt damit zusammen. Wir gehen in die Ruhe Gottes ein als die, die geglaubt haben. Also das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter, wo du deiner menschlichen Seite nach völlig in die Ruhe eingehst und damit ein Kanal bist, der völlig von Gott übernommen ist und somit Gott maximal durch dich wirken kann, während du minimal beteiligt bist. Amen. Und damit brennst du auch nicht aus, du laugst nicht aus, weil es Gottes Kraft ist. Amen. Immer wenn Christen ausbrennen oder auslagen und so weiter, ist ein Zeichen dafür, dass sie zu viel aus eigener Kraft gemacht haben. Ist nicht unbedingt immer ein Zeichen dafür, dass du zu viel gemacht hast. Das ist ein Unterschied. Manche schließen dann immer sofort raus, ja, ich habe zu viel gemacht. Ist nicht unbedingt so, dass du zu viel gemacht hast, aber vielleicht hast du zu viel aus eigener Kraft gemacht. Verstehst du? Das ist ein Unterschied. Amen. Manchmal haben wir natürlich auch vielleicht einfach zu viel gemacht. Kann auch sein. Aber letztendlich ist das Entscheidende, aber dann ist es auch aus eigener Kraft, weil dann hast du irgendwas gemacht, was du gar nicht machen solltest. Also ist immer eigene Kraft. Ist immer die Frage, eigene Kraft oder Gottes Kraft? Sag mal, eigene Kraft oder Gottes Kraft? Ich lebe aus der Kraft Gottes. Und deswegen ist es unendlich einfach, maximale Frucht zu bringen. Sag zu deinem Nachbarn, es ist unendlich einfach. Halleluja. Preist den Herrn. Drittes Kennzeichen, das wir auch schon hatten, das letzte Mal war das. Drittes Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit ist, das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der Söhne Gottes. Amen. Die Salbung ist für die Diener Gottes. Die Herrlichkeit kann nur getragen werden von den Söhnen Gottes. Das heißt, diejenigen, die sich bewusst sind, und die Frauen sind da immer mit dabei, das habe ich auch schon x-mal gesagt, das ist inzwischen klar, aber ich sage es immer mal wieder neu, weil es sind ja immer wieder neue Schüler, die dazukommen. Also immer wenn ich sage Söhne, sind die Frauen immer mit dabei. Aber das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der Söhne Gottes. Nicht das Zeitalter, in dem wir in einem Bewusstsein des gebuckelten Dienerseins durch die Landschaft laufen. Wir dienen Gott, aber wir dienen Gott als Söhne, habe ich das letzte Mal gesagt. Unser Sein ist Söhne. Wir haben nicht den Geist, sagt Paulus, der Knechtschaft empfangen. Und das Wort Knechtschaft, ist, da steht, ist das gleiche Wort wie Dienerschaft, Uleia. Das heißt, wir haben nicht diesen Geist. Unser Sein ist nicht Diener, sondern unser Sein ist der Geist der Sohnschaft, haben wir empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Das heißt, wir dienen Gott als Söhne. Ja, wir sind nicht Diener und gleichzeitig nebenher noch Söhne, sondern wir sind Söhne und als Söhne dienen wir Gott. Und das ist ein Unterschied. Wir müssen diesen Shift machen vom Bewusstsein, vom reinen Dienerbewusstsein zum Sohnbewusstsein. In der Vergangenheit wurde auch im Leib Christi ganz, ganz viel und teilweise auch wirklich übertrieben immer dieser Begriff Knecht oder Diener oder so hervorgehoben. Ich habe mal von der Gemeinde gehört, ließ sich der Gemeindeleiter Knecht und dann den Vornamen nennen. Ich sage jetzt den Vornamen nicht, weil vielleicht, der ist glaube ich aber schon gestorben. Knecht, was weiß ich, sag mal Knecht Ruprecht oder so. Ja. Das war immer der Knecht, ja, Ruprecht oder wie auch immer. Und das ist aber ein falsches Bewusstsein. Sowas sollten wir nicht kultivieren, weil du bist nicht mehr Knecht, sondern du bist Sohn. Amen. Halleluja. Freust du dich nicht? Amen. Also könntest du ein bisschen begeisterter sein, würde ich sagen. Weißt du? Halleluja. Gott hat dich befreit vom Geist der Knechtschaft und hat dich zu einem echten, einzigartigen, nicht nur adoptierten, sondern realen, vollständigen, vollkommenen Sohn gemacht. Halleluja. Amen. Geliebt vom Vater, genauso wie Jesus geliebt ist vom Vater. Das ist immer der Maßstab. Johannes 17, 23. Jesus sagt es, ja. Vater, ich möchte, dass die ganze Welt erkennt, dass du sie genauso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wie wird die Welt erkennen, dass du vom Vater genauso geliebt bist, wie Jesus vom Vater geliebt ist? Natürlich nur, indem du selber dir dessen bewusst wirst. Weil wenn du dir selber dessen nicht bewusst wirst, wird es die Welt auch nie erkennen. Wenn du so durch die Landschaft gibst, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin, wer ich bin, was ich bin, was soll ich eigentlich? Gott interessiert sich, glaube ich, nicht für mich so arg. Ich versuche einfach, sein Knecht zu sein. Und dann werden die Leute nicht sagen, wow, der ist ja geliebt, wie Jesus geliebt ist vom Vater. Ja? Der ist ja wow, der, auf dem ist die Gunst Gottes, auf dem ist der Geist des Herrn, werden sie dann nicht sagen. Sondern werden sie sagen, naja, armer Kerl, man muss nicht unbedingt werden wie er. Ja, deswegen sagen mir manche Leute, ich werde erst Christ kurz vor meinem Tod, weil dann kann ich mir einiges ersparen. Ne? Nichts ist weiter entfernt von der Wahrheit. Du kannst dir einiges ersparen, je schneller du Christ wirst. Amen. Du kannst dir so viel ersparen, ich sag's dir. Als ich 18 war und zu Jesus kam, dachte ich, ich habe es schon verpasst. Ich habe schon so viel Mist gebaut. Die ersten 18 Jahre, es ist schon zu spät. Aber preis den Herrn, es war noch nicht zu spät. Heute sage ich mir, meine Güte, was für eine Gnade, dass ich mit 18 schon zum Herrn gekommen bin. Weil im Rückblick irgendwann mal sind natürlich 18 Jahre dann eine relativ kurze Zeit. Ja, damals war es eine sehr lange Zeit, mein ganzes Leben. Ja. Und insofern, also freu dich, je früher du zu Jesus kommst, umso besser. Amen, sowieso. Aber die Frage ist immer, welches Bewusstsein hast du? Wenn du denkst, ja, Christsein ist eine total schwere Sache und oh, da muss man heilig sein und boah, ist das alles schwierig, dann bist du natürlich froh, wenn du es ein bisschen rausschieben kannst. Ja. Ja. Es war interessant, der erste Kaiser, der das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, beziehungsweise das Christentum als Religion anerkannt hat, war ja der Kaiser Konstantin. Ihr kennt es ja, 313 nach Christus hat er die Christen als Religion anerkannt. Und er hat ja selber eine Schlacht gewonnen, indem er dieses Zeichen des Kreuzes einfach vor seine Soldaten gehalten hat. Und er hat die Schlacht gewonnen und damit war für ihn klar, dass der christliche Gott der wahre Gott ist. Aber schlau wie er war oder auch nicht schlau, je nachdem, er hat halt damals das, was er halt als Christentum wahrgenommen hat, damals schon, hat er gesehen und er war so schlau, dann zu sagen, okay, er hat mit der Taufe gewartet bis auf sein Sterbebett. Also er hat sich nachher erst auf dem Sterbebett taufen lassen, weil offensichtlich war das, was ihn schon damals, die Kirche, die er als Religion anerkannt hat, was ja damals schon die katholische Kirche war, was er da gesehen hat, war für ihn offensichtlich doch so unattraktiv, dass er sich gesagt hat, okay, ich weiß zwar, das ist der wahre Gott und ohne ihn komme ich nicht in den Himmel, aber ich warte lieber bis zur letzten Sekunde. Ja, da können wir schon sehen, da hat offensichtlich der Geist der Religion schon ganz schön Raum gewonnen gehabt. Amen. Aber nicht bei uns. Amen. Sondern jetzt leben wir in der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, der Geist der Sohnschaft wird wiederhergestellt. Das heißt, du bist jemand, du stellst jemand dar, nämlich den König der Könige, den Herrn aller Herren. Du bist sein geliebter Sohn und du kannst in dieser Freimütigkeit vor die Welt treten und kannst sagen, schaut, die Gunst Gottes ist auf mir, der Herr ist mit mir und folgt mir und ihr werdet ihn kennenlernen. Amen. Das ist dein Bewusstsein. Als Sohn Gottes. Halleluja. Sag zu dem Nachbarn, du bist ein Sohn. Preis den Herrn. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter heute Abend. Denn du bist nicht nur ein Sohn, sondern tatsächlich ist es so, je näher das Ende rückt und je weiter diese Herrlichkeitsbewegung fortschreitet, umso mehr wird auch die Verherrlichung der Söhne in allen Aspekten fortschreiten. Weil du bist, gemäß dem Wort Gottes übrigens, schon durch deine neue Geburt bist du nicht einfach nur ein Sohn, sondern du bist ein verherrlichter Sohn, so wie Jesus verherrlicht ist. Wie viele von euch wissen das? Halleluja. Römer 8, Vers 29 bis 30, da hast du es. Denn die er vorher erkannt hat, sagt er, die hat er auch vorherbestimmt, nämlich dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das haben wir gesagt, du bist ein Sohn, so wie Jesus ein Sohn ist, genauso geliebt, wie Jesus geliebt ist. Und dann sagt er weiter, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Amen. Das heißt, in Christus, im Geist, bist du in dem Moment, wo du von Neuem geboren worden bist, bereits verherrlicht, so wie Jesus jetzt beim Vater bereits verherrlicht ist. Amen, weil das heißt verherrlicht. Verherrlicht heißt nicht irgendwas. Verherrlicht heißt einfach, so wie Jesus jetzt zur Rechten des Vaters verherrlicht ist. So wie Jesus sich offenbart hat in Offenbarung Kapitel 1. Ja, mit glühenden Augen und Augen mit Feuerflammen und rauschendes Wasser aus dem Mund und glühendes Erz an den Füßen. Und einfach verherrlicht. Amen. Verherrlicht, durchdrungen von der Herrlichkeit Gottes. Amen. So wie Jesus auf dem Berg der Verklärung offenbar gemacht worden ist, so macht er in diesem Zeitalter der Herrlichkeit mehr und mehr die Söhne Gottes offenbar. Also dich. Mach dich auf was gefasst. Oi. Mach dich auf was gefasst. Weißt du, die Verklärung, ich habe es immer wieder gepredigt, ich gehe jetzt nicht mehr genauer darauf ein, jetzt vom biblischen Zusammenhang her, aber du kannst es nachstudieren. Die Verklärung von Jesus ist biblisch gesehen nichts anderes als ein Prototyp für das, was durch den Heiligen Geist nach Pfingsten mit den Söhnen und Töchtern Gottes, den Söhnen der Herrlichkeit, passieren sollte. Halleluja. Ja, da muss aus dem Verstand rausgehen, weil das kannst du mit deinem Verstand nicht erfassen. Verstehst du? Das heißt tatsächlich, in diesem Zeitalter der Herrlichkeit werden wir mehr und mehr erleben, dass tatsächlich die Begrenzungen auch des natürlichen Körpers, des natürlichen Menschen mehr und mehr aufgehoben werden. Söhne der Herrlichkeit werden mehr und mehr erleben, dass sie übernatürlich zum Beispiel von einem Ort an den anderen versetzt werden. Amen. Söhne der Herrlichkeit werden mehr und mehr erleben, dass sie durch Wände gehen. Amen. Söhne der Herrlichkeit werden mehr und mehr erleben, dass sie an zwei oder sogar drei Orten gleichzeitig auftauchen können. Halleluja. Das setze ich frei, das wünsche ich mir noch. Dann brauchen wir nicht mehr nach Hamburg fliegen und nicht mehr, was weiß ich, wohin fahren, sondern wir können überall gleichzeitig sein. Halleluja. Gleichzeitig hier predigen und gleichzeitig bei Sid Roth in der Fernsehsendung. Halleluja. Brauchen wir nicht mehr nach Amerika fliegen. So einfach. Amen. Im Zeitalter der Herrlichkeit, und es beginnt schon, und wir haben ja auch schon viele Zeugnisse davon gehört, und hier sind ja auch einige, die schon übernatürlichen Transport erlebt haben und Versetzung und so weiter. Im Zeitalter der Herrlichkeit wird es mehr und mehr normal werden, dass die Söhne der Herrlichkeit solche Dinge erleben. Es wird mehr und mehr normal werden, dass Gott einfach dich als Sohn auch offenbart in der Welt, dass Leute dich anschauen und du weißt gar nicht, was los ist, aber plötzlich sagen die Leute, du leuchtest so von innen raus, was ist da los? Oder du wirst plötzlich durchsichtig zum Beispiel. Uiuiuiui. Shakabababa. Rakabakabaka. Ja. Halleluja. Ein Freund von uns, der Bruce Allen, der hat es mal erlebt, dass er, ich glaube, es war der Bruce Allen, ich weiß nicht mehr genau, der hat es, ja, es sind verschiedene, aber das fällt mir nur gerade ein, der hat uns ein Foto gezeigt damals, ich glaube, es war der Bruce, hat uns ein Foto gezeigt, wo er an zwei Orten gleichzeitig war, hat an einem Ort gepredigt und dann war gleichzeitig an einem anderen Ort und dann wurde er während der Zeit fotografiert, während er an dem einen Ort gepredigt hat und das Foto von ihm, da waren nur seine Umrisse drauf zu erkennen. Das heißt, er war eigentlich durchsichtig, ja. Halleluja. Amen. Ich glaube, dass solche Dinge mehr und mehr auch auf Kamera festgehalten werden. Amen. Bilder der Verherrlichung. Ich habe schon viele solche Bilder gesehen von verschiedenen. Ja, wo also durchsichtig oder so ein Licht drumherum, das total strahlt. Ja, oder ein Heiligenschein oben drüber oder was auch immer. Nicht nur bei WhatsApp gibt es so ein Smiley mit Heiligenschein, sondern im Geist. Halleluja. Zeitalter der Verherrlichung. Sag mal, Zeitalter der Verherrlichung. Alles strebt auf Verherrlichung zu. Ich sag's immer so, je näher die Wiederkunft Jesu rückt, umso näher rückt die Herrlichkeit Gottes diese Erde. Und genauso ist es auch, umso mehr wird die Erde bereits verwandelt in Richtung Herrlichkeit Gottes. Amen. Ist ungefähr so, wenn du, sagen wir, stell dir vor, die Sonne, ja, die Sonne ist ja ein ziemlich heißes Gestirn, ja. Also auf der Oberfläche der Sonne gibt's etwa 6000 Grad Celsius, im Innern der Sonne mehrere Millionen Grad Celsius. Und jetzt stell dir vor, die Sonne rückt nur ein bisschen näher an die Erde ran. was ja zum Glück nicht passiert normalerweise. Irgendwann mal, sagen die Wissenschaftler, irgendwann mal wird die Sonne sich so ausdehnen, dass die Erde drin verschluckt wird, was auch immer. Auf jeden Fall, aber stell dir einfach nur mal vor, die Sonne rückt einfach immer näher an die Erde. Was passiert automatisch? Auf der Erde wird's wärmer. Logo. Amen. Weil die Hitze der Sonne, die näher kommt, sozusagen im Anführungszeichen ihre Schatten vorauswirft. Ja, nicht ihre Schatten in dem Fall, sondern ihre Wärme. Aber genau das Gleiche ist mit der Herrlichkeit Gottes. Während die Wiederkunft Jesu näher rückt, rückt ja seine Herrlichkeit, weil er ist ja pure Herrlichkeit, rückt seine Herrlichkeit näher. Und je mehr, näher seine Herrlichkeit rückt, umso mehr wird es hier auf der Erde heiß, sozusagen. Herrlichkeitsheiß. Aber ich spreche jetzt nicht von Klimaerwärmung oder sowas, sondern herrlichkeitsheiß. Ja, wir heizen das Klima auf, ich sag's euch. Da hat Greta keine Chance, du, wie wir das Klima, aufheizen. Im Geist, Amen. Im Geist. Halleluja. Rakabasha kamandada. Die Herrlichkeit Gottes kommt näher und somit wird bereits hier auf der Erde, und ich meine, die Söhne Gottes sind diejenigen, die dafür den Kanal haben. Verstehst du? Die Menschen in der Welt haben den Kanal dafür nicht. Der Kanal ist nicht offen, weil nur durch Jesus ist der Kanal offen. Das heißt, automatisch in der Welt, bei den Menschen in der Welt, wo der Kanal verstopft ist, passiert auch etwas, je näher die Herrlichkeit Gottes rückt. Nämlich umso stärker wird die Finsternis auch offenbar. Verstehst du? Automatisch. Das ist automatisch. Verstehst du? Wenn du dich der Abstrahlung der Herrlichkeit sozusagen verschließt und die Herrlichkeit kommt immer näher, dann wird deine Finsternis automatisch immer offenbarer und immer deutlicher. Und deswegen heißt es im Jesaja 60, und das ist eine Prophetie auf diese Zeit, heißt es, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das heißt, während in der Welt die Finsternis größer wird, wird die Herrlichkeit in der Gemeinde stärker. Und es sollte uns weder das eine noch das andere überraschen. Weil es automatisch, es kann gar nicht anders sein, bevor Jesus wiederkommt. Die Finsternis in der Welt muss zunehmen, automatisch wird zunehmen. Und gleichzeitig nimmt aber die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde zu. Unter den Söhnen, in dir. Also deine molekulare, quantentechnische Struktur wird verändert durch die, ja, um mit Phil Mason zu sprechen, wird verändert durch die Herrlichkeit Gottes. Amen. Da werden andere Zustände plötzlich freigesetzt. Ja, ich meine, wenn jemand durch eine Wand geht, zum Beispiel wie Jesus durch die Wand gegangen ist, dann muss er in dem Moment in einem anderen Zustand gewesen sein. Wenn jemand versetzt wird von einem Ort an den anderen, wie wir es ja schon öfters bei Glory Life erlebt haben, wenn jemand versetzt wird von einem Ort an den anderen, dann muss er in dem Moment in eine andere Dimension, da muss sich was ändern auf der Quantenebene, sagen wir jetzt mal, um es mal damit zu beschreiben. Ja, da ändert sich was. Und wodurch ändert sich's? Durch die Bestrahlung mit der Herrlichkeit Gottes. Dadurch, dass einfach die Herrlichkeit Gottes immer näher rückt. Der Planet Himmel rückt sozusagen immer näher. Tatsächlich geht die Erde auf eine Kollision zu. Nicht eine Kollision mit irgendeinem Asteroiden oder irgendeinem anderen Planeten, sondern auf die Kollision mit dem Planeten Himmel. Der Planet Himmel kommt immer näher. Und die Erde rückt immer näher, die Kollision mit dem Planet Himmel rückt immer näher. Oh, Halleluja! Und das ist für uns Grund der Freude. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr diese Zeichen seht, dann hebt eure Augen auf und freut euch, denn eure Zeit ist nahe. Amen. Preist den Herrn. Alles strebt auf Verherrlichung zu. Und mit Verherrlichung, und das, da möchte ich heute Abend noch ein bisschen drauf eingehen, mit Verherrlichung strebt alles automatisch auf Vervollkommnung zu. Vervollkommnung. Alles wird vervollkommnet. Die Finsternis wird vervollkommnet und das Licht wird vervollkommnet. Die Welt wird vervollkommnet in ihrer Finsternis und die Gemeinde wird vervollkommnet in ihrer Herrlichkeit. Du wirst vervollkommnet. Amen. Das Wort sagt, Thema Vollkommenheit, wir hatten es vor ein paar Monaten schon mal, aber in dem Zusammenhang nochmal. Das Wort sagt ja, dass Jesus, Hebräer 10, 14, mit einem Opfer die geheiligt werden, bereits für immer vollkommen gemacht hat. Das heißt, in Christus wenn du dem Wort glaubst, im Geist, die Realität im Geist ist die, dass durch sein Opfer du als Sohn Gottes für immer ein vollkommener Sohn der Herrlichkeit bist. Du bist für immer vollkommen. Amen. Gleichzeitig sagt er, mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Jetzt sagst du, ja, wie kriegt man jetzt das zusammen? Bin ich jetzt vollkommen oder werde ich jetzt noch geheiligt? Was ist eigentlich Sache? Und ich sagte, die Wahrheit ist beides, weil es steht ja beides da. Amen. Du bist im Geist bereits vollkommen gemacht durch das Opfer von Jesus. Gleichzeitig aber wirst du, was deine Seele angeht, was dein Denken angeht, was dein Körper angeht, immer mehr verwandelt in dieses Bild. Das heißt, du wirst geheiligt. Heiligen heißt nichts anderes als immer vollkommener. Im Geist kannst du nicht mehr heiliger werden, als du bist, weil durch Jesus bist du ein für alle Mal heilig. Heiliger als Jesus kann man nicht werden. Amen. Sagen wir zu deinem Nachbarn, heiliger kannst du nicht werden. Amen. Gleichzeitig aber, je näher die Herrlichkeit Gottes rückt, umso mehr strebt alles, auch das Natürliche, also auch dein Körper, auch deine Seele, Richtung dieser Vollkommenheit. Ich habe es am Anfang im Lobpreis, hatte ich dieses Bild mit dem Magneten. Ja? Wenn du so einen richtig starken Magneten irgendwo hinhältst und da ist im Umkreis von diesem Magneten sind irgendwelche Eisenspäne zum Beispiel, irgendwas, was das Eisen ist, bumm, das wird alles ausgerichtet. Ja? Da gibt es dann so ein richtig schönes Bild. Es wird alles richtig schön ausgerichtet. Jede Eisenspäne richtet sich an diesem Magneten aus. Und genauso ist es so, wenn du dich diesem Prozess der Heiligung hingibst, diesem Prozess der Verherrlichung hingibst, was deine Seele und dein Körper angeht, dann ist genau das, was passiert. Alles in dir richtet sich immer mehr aus an der Herrlichkeit Gottes, an der Vollkommenheit Gottes. So wie er ist, so bist du in dieser Welt. Und immer mehr Geist, Seele und Leib. Herr Paulus hat gesagt in 1. Thessalonicher 5, 23, hat gesagt, ich möchte, dass am Ende ihr alle Geist, Seele und Körper untadelig bewahrt seid am Tag Christi Jesu. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann möchte er eine Braut, die Geist, Seele und Leib gemäß vollkommen ist. Amen. Im Zeitalter der Herrlichkeit also geben wir uns als Söhne Gottes mit nichts weniger mehr zufrieden, außer mit Vollkommenheit. Sorry. Wenn du gerne weniger wolltest und sagst, na komm, lass uns ein bisschen tiefer hängen, das Ding, dann musst du nochmal ins letzte Zeitalter zurückrutschen. Ins Zeitalter der Salbung oder ins Zeitalter der Gerechtigkeit, wo das offenbar geworden ist, ja, zum Zeitalter Luthers, wo es hieß, ja, gerecht und trotzdem Sünder und so weiter. Ja, ist vielleicht für dein Fleisch manchmal ein bisschen angenehmer, weil es dann nicht verwandelt werden muss, weil du halt sagen kannst, ja gut, ja, ich bin halt so, war schon immer grantiger Typ, ne, aber ich bin ja gerecht durch Jesus. Ja. Ich sag dir, im Zeitalter der Herrlichkeit geht das immer weniger. Amen. Im Zeitalter der Herrlichkeit können wir uns der Verwandlung nicht mehr entziehen. Juhu! Dein Fleisch, ja, das ist Grund zur Freude. Dein Fleisch kann sich der Verwandlung nicht mehr entziehen. 2. Korinther 3, 18 heißt ja, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Amen. Und davor heißt es, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Welche Freiheit? Die Freiheit des Geistes. Die Freiheit, so zu sein, wie Jesus ist in dieser Welt. Manche haben das noch ein bisschen missverstanden und sagen, ja, Freiheit heißt so viel wie, ich kann machen, was ich will. Und sie sagen es vielleicht nicht, aber sie meinen damit eigentlich Freiheit für das Fleisch. Freiheit, das zu tun, was mein Fleisch sagt. Nein, du hast keine Freiheit. Ich sagte, je näher die Herrlichkeit Gottes rückt, umso weniger Freiheit für dein Fleisch hast du. Aber umso mehr Freiheit im Geist wirst du erleben. Schakalaka. Ich will die Freiheit im Geist erleben. Ich sag dir, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das will ich erleben. Die Freiheit des Geistes. Halleluja. Die Freiheit des übernatürlichen, göttlichen Lebens. Und da kannst du dein Fleisch halt, wo es noch unverwandelt ist, halt nicht mitnehmen. Ich sag dir, am Eingang zu diesen höheren Dimensionen der Herrlichkeit, am Eingang dazu, weißt du, was da steht? Ein wunderschönes, herrliches fettes Kreuz. Amen. Und es ist bereitet für dein Fleisch. Und da darf dein Fleisch hin, da wird es richtig hingeklopft. Und du als Geistwesen, als Sohn der Herrlichkeit, gehst rein in neue Dimensionen der Herrlichkeit Gottes. Amen. Wie viele von euch sind noch dabei? Auch am Video. Halleluja. Wie viele sind immer noch begeistert? Preist den Herrn. Halleluja. Das Zeitalter der Herrlichkeit Gottes oder im Zeitalter der Herrlichkeit Gottes strebt alles immer mehr auf Vollkommenheit hin. Das heißt, immer mehr auf das, was die Bibel Heiligkeit nennt, hin. Amen. Heiligkeit, weißt du, Heiligkeit ist nicht irgendein altmodisches Wort, sondern Heiligkeit heißt einfach vollkommen wie Gott. Ausgesondert vom, völlig ausgesondert vom Geist dieser Welt. Der Geist dieser Welt bringt Tod. Egal in welchen Facetten du ihn genießt, aber er bringt am Ende immer Tod. Amen. Der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi bringt am Ende immer Leben. Zwischendurch vielleicht Kreuzigung für dein Fleisch. Sicher sogar. Ohne geht's nicht. Sagt seinem Nachbarn, ohne geht's nicht. Ja? Aber am Ende bewirkt es umso größere Herrlichkeit, umso größere Freiheit. Oh, Halleluja. Ja, ja, ja, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Versteht ihr? Nicht nur scheinbar frei, nicht nur ein bisschen frei, nicht nur pseudo-frei. Oh, ich bin so frei. Ich bin so frei, mein Leben kaputt zu machen. Ja, wie schön. Was bringt dir das? Nix. Amen. Sondern Gott möchte dich frei machen vom Fleisch und frei machen für die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. 1. Korinther 13,10 heißt es, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das heißt, je näher die vollkommene Herrlichkeit Gottes uns rückt, umso mehr wird das, was nicht der Herrlichkeit Gottes entspricht, weggenommen werden. Und das ist eine gute Sache. Und im Zusammenhang hier spricht Paulus übrigens von der Liebe Gottes, vom Charakter der Liebe Gottes. Er sagt, das absolut letztendlich Vollkommene, das, der Gipfel der Vollkommenheit ist die selbstlose Liebe. Amen. Und alles, was dieser selbstlosen Liebe widerspricht, wird weggetan werden. Je mehr du Richtung Herrlichkeit Gottes marschierst. Amen. Halleluja. Also Gott sucht in dieser Zeit Gemeinden, Söhne, Töchter, ja, Zentren der Herrlichkeit Gottes, wo er tatsächlich seine Herrlichkeit dauerhaft und immer stärker und stärker lagern kann. Und das hat etwas damit zu tun, dass sich in diesen Zentren Menschen versammeln, also Söhne und Töchter Gottes versammeln, die sich immer mehr oder die dahin streben, die sich immer mehr Richtung dieser göttlichen Vollkommenheit ausstrecken. Und die sagen, jawohl, wenn das Wort sagt, weißt du, was sagt das Wort? 3. Mose 11, 44, er sagt, heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Das heißt, Gott will tatsächlich, dass du so heilig bist wie er. Und ich sage dir, er hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Das ist nicht eine schwere Sache. Es ist nicht jetzt so, dass du jetzt die nächsten 3 Jahre fasten musst, um so heilig zu werden wie Gott, sondern er macht es. Er macht es mit dir. Halleluja. Du darfst fasten, aber nicht 3 Jahre, das wäre ein bisschen lang. Sonst, ja. Ja, du kannst zum Beispiel solche Dinge fasten, wie schlechte Worte fasten. Ja? Da komme ich gleich noch zu, weil das ist tatsächlich so. Weißt du, das Ziel ist ja, dass kein Blatt Papier mehr zwischen uns und Gott passt. Unser Motto gerade zur Zeit ist ja von Angesicht zu Angesicht. Ja? Sag mal von Angesicht zu Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Weißt du, das ist der tiefste Kern der Herrlichkeit Gottes. Der tiefste Kern der Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, wo du ihm von Angesicht zu Angesicht begegnest. Wo kein Blatt Papier mehr zwischen dich und ihm passt. Wo du vollkommen verschmilzt mit ihm. Amen. Wenn kein Blatt Papier mehr zwischen dich und ihn passt, dann heißt es, kein Blatt Papier passt mehr zwischen sein Wesen und dein Wesen. Das heißt, Worte, beispielsweise, weil Irina hat es gerade eingeworfen, Worte, die er niemals aussprechen würde, kannst du nicht mehr aussprechen. Amen. Die kannst du nicht aussprechen, weil du mehr, je mehr und mehr die Herrlichkeit Gottes sich nähert, umso mehr merkst du, das passt da nicht rein. Es gehört da nicht rein. Vielleicht hast du noch vor 3 Jahren gesagt, na ja, gut, ich bin halt einfach ein lockerer Typ, ich sag halt dies, was weiß ich, so das Wort mit S und das Wort mit was weiß ich was oder mit Sch oder sonst was. Und das sage ich halt einfach so, weil ich bin halt einfach ein cooler Typ und so weiter. Und es war damals kein Problem. Verstehst du? Und du bist nicht tot umgefallen und irgendwie hat sich das auch nicht verkehrt angefühlt. Aber dann kommt die Herrlichkeit Gottes stärker. Ja? Ich habe mal von einem gehört, der sich bekehrt hat, heute auch mein Gottes ist, der sich bekehrt hat, damals aus dem Drogensumpf heraus und Gott hat ihn Schritt für Schritt durch die Heiligung geführt und ganz am Anfang hat er halt noch mit Drogen gedealt, obwohl er schon gläubig war, aber er hat dann eins erkannt, er hat erkannt, dass er immer den Zehnten geben muss, also hat er immer von seinem Drogenverkäufen immer Gott den Zehnten gegeben. Du lachst jetzt, weil du offensichtlich erkannt hast, dass das sicherlich nur eine Zwischenstufe auf dem Weg der Heiligung sein kann. Aber es war ein Prozess, bis er das erkannt hat. Am Anfang hatte Gott offensichtlich gar nicht mal das große Problem damit, weil er hat es ihn einfach machen lassen und hat ihn trotzdem geliebt und ist weitergegangen. Und irgendwann mal kam der Punkt, da hat er gemerkt, nee, irgendwie, das kann ich jetzt doch nicht mehr machen. Kann jetzt vielleicht doch keine Drogen mehr verkaufen. Und klar, bei Drogen ist es offensichtlich für dich, aber wie ist es mit Worten? Vielleicht kannst du am Anfang noch starten und bestimmte Worte noch sagen oder bestimmte, was weiß ich, Klatsch und Tratsch, dich noch beteiligen, negativen Reden dich noch beteiligen, irgendwelchen Frustgerede oder einfach negativen, lieblosen Gerede, spalterischen Gerede oder sowas, nicht dich noch damit eins machen. Aber je weiter du vorwärts gehst in der Herrlichkeit Gottes, Schritt für Schritt zieht Gott eine Ebene nach der anderen weg und sagt, hey, nein, du bist für was Besseres bestimmt jetzt. Da gibt's noch eine Ebene größerer Freiheit. Also die größte Freiheit ist nicht da, liegt nicht darin, mit allem mitzutratschen und klatschen zu dürfen und das und jenes auch noch zu dürfen und so weiter. Darin liegt nicht die größte Freiheit, sondern die größte Freiheit liegt darin, das alles nicht mehr tun zu müssen. Amen. Und dafür die Herrlichkeit Gottes genießen zu können. Das ist die größte Freiheit. Das heißt, Gott führt uns sozusagen schrittweise, schichtweise immer weiter auf diesem Prozess der Heiligung. Hebräer 12, Vers 15 heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen kann. Das heißt, es ist gar nicht möglich, auf die Dauer mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen, ohne gleichzeitig permanent in einem Prozess der Heiligung zu sein, was deine Seele angeht. Das ist gar nicht möglich. Weißt du, und jeder von uns ist da irgendwo in einer anderen Stufe oder Zustand. Der eine muss hier noch mehr geheiligt werden, der andere da. Der eine, ja gut, du verkaufst jetzt nicht mehr Drogen. Okay, super, das hast du schon abgeschlossen. Preist den Herrn, aber dafür vielleicht eben musst du noch schlechte Worte fassen. Verstehst du, ist bei unterschiedliche Dinge oder Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, das ist ja die Person Gottes. Wenn wir ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen, kann es gar nicht anders passieren, als dass wir mehr und mehr in dieses Bild verwandelt werden. Und wo du vielleicht noch vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren einfach mit diesem ungeduldigen, aufbrausenden Wesen einfach weggekommen, also durchgekommen bist sozusagen, sagt irgendwann mal Gott, hey, jetzt ist die Zeit. Nicht mehr. Verstehst? Weißt du, und niemand kann dich da manipulieren, sondern du merkst es, verstehst du? Es gibt einfach Punkte, ich habe das festgestellt, je mehr wir auch als Gemeinde oder als Bewegung vorwärts gehen in der Herrlichkeit Gottes, Gott hat im Leben von jedem Einzelnen so Punkte gesetzt, die wir nicht bestimmen als Menschen, aber die er gesetzt hat, an denen wir uns entscheiden müssen. Es gibt Punkte, da kannst du einfach mit Sachen durchkommen und du hast trotzdem eine super Zeit mit dem Herrn und du erlebst die Herrlichkeit Gottes und du erlebst seine Wunder. Und dann kommt eine Zeit, wo Gott sagt, okay, jetzt dieser Punkt, jetzt will ich daran. Und dann ist die Entscheidung, dann ist die Entscheidung, sag mal Entscheidung. Dann ist der Punkt, wo du dich entscheidest, tiefer zu gehen, weiter zu gehen, geheiligt zu werden oder zurückzugehen. Weil du eben nicht auf die Dauer mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen kannst, genießen kannst, erleben kannst in all ihrer Übernatürlichkeit, ohne dass sie mehr und mehr deinen natürlichen Menschen, auch die Seele, dein Denken, dein Reden, dein Fühlen, dein Wollen, all das mehr und mehr verwandelt. Und dafür darfst du dich immer wieder entscheiden. Ja, so viel Freiheit hat Gott dir gegeben. Weißt du, Gott packt dich nicht am Schlawittich in dem Moment, wo du dich bekehrst und sagt, so, und jetzt mache ich alles mit dir und jetzt ziehe ich dich dahin und dorthin und du bist nur noch eine Marionette. Nein, du bist keine Marionette, sondern auch wenn du bekehrt bist, hast du immer noch die freie Entscheidung, dich zu entscheiden, so oder so, weiterzugehen, tiefer zu gehen oder eben nicht. Amen. Preist den Herrn. Deswegen sagt Paulus in Galater 4,19 zum Beispiel, er sagt, ich erleide abermals Geburtswehen für euch, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist ein interessanter Satz, den er sagt, weil er sagt, als erstes muss man beachten, er sagt, ich erleide abermals Geburtswehen für euch. Warum sagt er abermals? Abermals sagt er, weil er offensichtlich schon mal Geburtswehen für sie erlitten hat. Wann hat er schon mal Geburtswehen für sie erlitten? Als er sie in Christus, wie an einer anderen Stelle sagt, gezeugt hat. Das heißt, als sie zum Herrn kamen. Als er zum Beispiel nach Ephesus kam und von den Diana-Priestern verfolgt wurde. Und unter diesen ganzen Verfolgungen hat er Leute für das Evangelium gewonnen, die zu Christen wurden. Amen. Das heißt, er hat sie gezeugt mit Geburtswehen. Und jetzt sagt er in Galater 4,19, sagt er, jetzt erleide ich abermals Geburtswehen für euch. Was meint er damit? Er meint damit, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das heißt, er erleidet abermals eine Geburtswehe, weil er sieht, okay, hier geht es offensichtlich darum, dass die Galater einen Schritt weiterkommen, einen Schritt tiefer gehen, sich wieder an einem bestimmten entscheidenden Punkt ihres Lebens weiter entscheiden müssen. Und da er sie nicht manipulieren kann und auch nicht von Gottes Recht dazu hat und selbst Gott niemand manipuliert, sondern jedem die freie Entscheidung lässt, deswegen erleidet er Geburtswehen. Sozusagen, weil er sozusagen mithilft, dass sie sich richtig entscheiden. Also im Gebet halt mithilft, das meint er damit. Ja. Im Gebet mithilft, nichts irgendwie, okay, ich schüttel dich so lange, bis du die richtige Entscheidung triffst, oder ich klopfe so lange mit dem Teppich, klopfe dir auf den Popo, bis du die richtige Entscheidung triffst. sondern eben, es sind geistliche Geburtswehen. Aber offensichtlich geht es darum, dass wir uns tatsächlich immer wieder an bestimmten Punkten zu entscheiden haben. Ja. Zu entscheiden, wofür? Für Heiligung. Ja. Das heißt, für rausgehen aus dem Reden, das nicht mit Gott übereinstimmt, für rausgehen aus den Regungen, die nicht mit Gott übereinstimmen, Bindungen, die nicht mit Gott übereinstimmen. Ja. Ja, du musst manchmal, wenn du weitergehst, musst du manchmal Bindungen hinter dir lassen. Du musst sie loslassen. Du musst das Alte loslassen. Bindungen, seelische Bindungen. Verstehst du, Gott hat nichts dagegen, wenn du mit deiner Frau oder mit deinem Ehepartner auch in der Seele verbunden bist. Das musst du sogar, sonst kannst du keine Ehe führen. Verstehst du? Ja? Und Gott hat auch kein Problem, wenn du mit anderen Geschwistern in der Gemeinde einfach auch in der Seele zu denen eine Liebe hast. Trotzdem sagt das Wort ganz klar, wenn du nur einen, selbst deinen Ehepartner, oder dein Ehemann oder Ehefrau oder sogar dein Vater oder deine Mutter, sagt Jesus in Matthäus 10,37, oder eben dein Bruder oder deine Schwester oder wen auch immer du nimmst, wenn du ihn mehr liebst als ihn, dann bist du seiner nicht würdig. Das heißt, wenn du nicht bereit bist im Zweifel, weil was heißt das konkret? Verstehst du, das ist ja nicht eine Gefühlssache. Ja, ich muss Gott einfach mehr lieben, muss mehr Gefühl für ihn aufbringen. Verstehst du, das ist nicht das Entscheidende, wie viel Gefühl du aufbringst, sondern das Entscheidende ist, wie entscheidest du dich? Das ist das Entscheidende. Wen liebst du mehr, entscheidet sich daran, wo du dich entscheidest. Ja? Wo es darum geht, dass du sagst, okay, auch wenn der oder die zum Beispiel momentan nicht bereit ist, weiterzugehen mit Gott, ich gehe trotzdem weiter. Als Beispiel. Wenn es darum geht, dass vielleicht du sogar eine Beziehung, die dir vielleicht sogar wichtig war, verlierst. Also ich gehe jetzt seit 30 Jahren mit Jesus und ich sage dir, ich habe immer wieder Beziehungen verloren. Und ich weiß, ich werde sie immer wieder verlieren. Aber ich habe auch viele gewonnen. Amen. Aber wenn ich mir Paulus anschaue, Paulus am Ende seines Lebens, kannst du nachlesen, 2. Timotheus 3, wo er am Ende sagt, vor mir liegt jetzt der Siegeskranz der Herrlichkeit. Ja, und jetzt werde ich bald als Trankopfer an den Altar gesprengt. Also er hat schon geahnt, dass der Märtyrertod bevorsteht und so weiter. Aber wo er voller Dankbarkeit ist und sagt, jawohl, ich habe Glauben gehalten, ich habe den Kampf gekämpft, den Lauf gelaufen, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Herrlichkeit. Da tut er die nächsten Verse weiter drunten, kannst du nachlesen, erzählt er Timotheus, wer ihn alles verlassen hat. Sagt er, ja, und als ich dann vor Gericht stand, da haben mich sowieso alle verlassen, schreibt er dann. Keiner hat mir beigestanden, der Herr rechnet es ihnen nicht zu. Dann sagt er, ja, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Das war einer seiner engen Mitarbeiter, der hat die Welt wieder lieb gewonnen, der hat mich auch verlassen. Ein anderer ist nach Dalmatien gegangen, der dritte ist, was weiß ich, wohin gegangen. Nicht, dass er keinen mehr hatte, Lukas stand mir bei, sagt er. Also den hat er gehabt. Verstehst du? Und jetzt kannst du sagen, ja, hat er was falsch gemacht, der gute Paulus? Ich glaube nicht, sondern er ist einfach nur konsequent gegangen. Und andere haben andere Entscheidungen getroffen. Und genauso ist es bei dir auch. Die Frage ist, zu welchen gehörst du? Ich sage dir, die Söhne der Herrlichkeit, die in zunehmende Verherrlichung gehen, sind die, die Entscheidungen treffen, auch dann, wenn es sie was kostet. Paulus hätte sagen können, wahrscheinlich hat er Demas sich mit ihm unterhalten, bevor er in die Welt zurückgegangen ist. Ich stelle mir das so vor. Demas hat ihm einfach gesagt, ach Paulus, jetzt schau mal, jetzt bist du so viele Jahre da rumgereist und schau mal, so ein paar kleine Gemeinden da gegründet. Ich meine, die waren ja nicht riesig damals, die Gemeinden, die Paulus teilweise gegründet hat. Ja? Also diese paar kleinen Gemeinden, was hast du schon erreicht? Schau mal, jetzt lass uns doch einfach ein bisschen lockerer angehen da in Spanien, ist schön Wetter. Und lass uns einfach mal ein bisschen in Spanien uns zur Ruhe setzen und so weiter. Und überhaupt, ich meine, muss ja auch nicht jetzt wirklich übertreiben, am Ende tun sie sich noch Köpfen oder so und der Nero, du weißt ja schon und so weiter, muss ja nicht, Gott liebt dich und er ist für dich, also komm, lass uns einfach ein bisschen die Sache ein bisschen lockerer angehen. Und Paulus hätte sagen können, oder ich bin mir sicher, dass für Paulus das auch eine Entscheidung war, verstehst du? Zu sagen, ja, mein lieber Freund Demas, mit dem ich jahrelang gegangen bin, ja, vielleicht sogar Jahrzehnte, an einer anderen Stelle in der Bibel beschreibt er ihn als einen sehr engen Mitarbeiter. Das war noch in einem Brief, der ein paar Jahre vorher geschrieben war, wie Timotheus. Ja, jahrelang mit mir gegangen und jetzt kommt er und sagt, ja, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr so, eigentlich unterm Strich, eigentlich ein bisschen mehr so die Welt genießen und nicht so heiß die Sache mit Jesus angehen. Glaubst du, dass es für ihn eine Versuchung war? Bestimmt für sein Fleisch. Verstehst? Aber er hat sich entschieden. Er hat gesagt, okay, auch wenn der Demas jetzt offensichtlich irgendwie einen anderen Weg einschlägt, ich nicht. Amen. Dann gehe ich weiter, weil ich will den Siegeskranz der Herrlichkeit. Amen. Deswegen konnte er am Ende sagen, vor mir liegt er. Er hatte diese Gewissheit, verstehst du? Du hast nicht einfach diese Gewissheit, weil du dir irgendwas einredest, sondern er hatte dieses Zeugnis in seinem Herzen. Er wusste, er sagt dann auch, der Herr stand mir bei. Alle haben mich verlassen vor Gericht, aber der Herr stand mir bei. Und ich habe ein Zeugnis abgelegt für Jesus, sagt er. Ich musste den Heiden das Zeugnis ablegen. Der Herr stand mir bei. Preist den Herrn. Das ist alles, was du brauchst. Amen. Das heißt, er hat eine Entscheidung getroffen gegen seine Seele. Amen. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, da hatte ich gute Freunde, die mich davon abhalten wollten, den Willen Gottes zu tun. Da musste ich entscheiden. Und da musste manchmal auch klar sein, wenn dann die Freunde sagen, okay, unter den Umständen, nee, wenn du nicht auf mich hörst da, dann, ja, dann muss ich sagen, okay, wir sehen uns im Himmel, hoffentlich. Amen. Verstehst du? Du musst weitergehen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du musst weitergehen. Weißt du, lass hinter dir, was hinter dir liegt. Amen. Wenn Menschen Entscheidungen treffen, lass sie Entscheidungen treffen. Triff deine Entscheidungen. Ich habe jetzt Anfang dieser Woche hatte ich eine starke Erfahrung im Geist. Ich saß so vor Gott und habe die Augen geschlossen gehabt und habe wirklich so innerlich hineingepresst, wirklich vor sein Angesicht, wirklich in seine Nähe. Und in mir war so das drin, Herr, ich möchte einfach total von Angesicht zu Angesicht mit dir sein und ganz klar sehen, was ich die nächste Zeit alles oder was du die nächste Zeit alles durch mich tun möchtest. Das war so mein Antrieb, das zu tun. Ja? So vor das Angesicht Gottes zu kommen. Und dann habe ich so reingepresst und dann wurde es immer heller und heller und es waren wie so Wellen, richtig, also es, nicht im Äußeren, die Sonne hat nicht geschienen oder so, sondern es war einfach, es wurde immer gleißender das Licht und dann dachte ich, wow, super, jetzt kommt's. Und das Nächste, was ich gesehen habe, und da war ich dann erstmal baff, das Nächste, was ich gesehen habe, war, ich habe etwas geschlängelten Weg so um einen Berg rum gesehen und ich wusste intuitiv, das ist der Pilgerpfad. Ja, ich hatte mal ein Buch gelesen, an das wurde ich sofort erinnert, ich habe mal ein Buch gelesen von John Bunyan, ich weiß nicht, wer das kennt, Pilgerreise, das ist so ein Buch aus dem 17. Jahrhundert von einem Mann Gottes, der im Gefängnis das geschrieben hat und einfach in diesem Buch ist davon die Rede, von dieser Pilgerreise, die man als Christ durch dieses Leben macht, wo man sich immer wieder an bestimmten Punkten einfach entscheiden muss, wo Versuchungen lauern, wo Angebote lauern, wo Gefahren lauern und so weiter und wo man immer wieder einfach sich richtig entscheiden muss, um am Ende im himmlischen Jerusalem anzukommen. Das ist dieses Buch. Ja. Und als ich diesen Pfad so vor mir sah, war mir sofort bewusst, das ist diese Pilgerreise des Lebens. Und habe ich gesagt, Herr, was heißt das? Warum zeigst du mir jetzt die Pilgerreise des Lebens? Ich wollte eigentlich wissen, was du durch mich tun möchtest die nächste Zeit. Und dann hat er mir klar gesagt, er hat gesagt, schau Georg, das ist alles viel einfacher, als du denkst. Wenn du auf dieser Pilgerreise an den entscheidenden Punkten immer die richtigen Entscheidungen triffst, dann musst du dir keine Gedanken darüber machen, darüber, was ich durch dich tun möchte, sondern dann kommt es automatisch hervor. Dann kommt es automatisch hervor. Verstehst du? Wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, weißt du, wir machen uns oft zu viel Gedanken, ja, was ist mit meiner Berufung, was möchtest du tun, was ist hier und was ist da. Weißt du, noch viel wichtiger als irgendwie die Verwirklichung von irgendeiner Vision oder von irgendeinem Traum, ist es, die richtigen Entscheidungen zu treffen an entscheidenden Punkten. Den Pilgerweg zu laufen, den Lauf zu laufen, den Kampf des Glaubens, also nicht irgendein Kampf, sondern den Kampf des Glaubens zu kämpfen, sodass du in der Rennbahn bleibst. Das ist das Entscheidende. Und dann musst du dir um den Rest keine Gedanken mehr machen, weil die Dinge kommen automatisch hervor. Du musst nicht ständig, weißt du, vor gut 5 Jahren habe ich in mein Traumbuch reingeschrieben, 2014, ich habe es jetzt dem Sid Roth erzählt am Telefon, war ein bisschen baff, habe ich ihm gesagt, Sid, ich habe im August 2014 habe ich in mein Buch reingeschrieben, hat Gott zu mir gesagt, du wirst spätestens im Herbst 2019 in der Sid Roth Show bei It's Supernatural sein. Es steht drin, ich kann es heute noch nachlesen, ich kann es euch zeigen, ja, steht drin, bis Herbst 2019. Und da hat der Sid gemeint, dann warst du nicht überrascht, als wir dich kontaktiert haben. Da habe ich gesagt, nee, war ich nicht. Und ich wusste auch, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Aber verstehst du, ich habe nicht die ganzen letzten 5 Jahre, seitdem ich das in das Traumbuch reingeschrieben habe, die ganze Zeit mich darauf fokussiert und gesagt, oh ja, ich muss noch zum Sid Roth, ich muss noch das und so weiter. Natürlich stand in meinem Traumbuch drin, ich habe es ab und zu mal gelesen und habe es ab und zu mal gesehen, aber ich habe nicht die ganze Zeit mich damit beschäftigt, dass das jetzt zustande kommt, ja, und dann, oder irgendwie fleischlich dann, was weiß ich, dem Sid mal eine E-Mail geschrieben oder irgendwie, hallo, ich bin auch da oder so was. Weißt du, das brauchst du alles gar nicht. Sondern wenn du den Weg gehst, den Lauf läufst und dich an den richtigen Weggabelungen richtig entscheidest, dann musst du dir keine Sorgen darüber machen, dass die Dinge, die Gott für dein Leben bestimmt hat und die er dir vielleicht auch schon mal gezeigt hat, dass diese Dinge zustande kommen. Amen? Kannst du es sehen? Weil da werden die Entscheidungen getroffen. Da fällt die Entscheidung. Halleluja. Heiligung. Amen. Vollkommenheit. Immer näher auf die Herrlichkeit Gottes zu. Immer näher auf sein Angesicht zu. Kein Blatt Papier mehr zwischen dich und ihn. Immer weniger, immer weniger. Weißt du? Und Gott ist so gnädig. Weißt du? Vor 5 Jahren warst du vielleicht noch nicht so gereinigt an manchen Punkten in deiner Seele wie heute. Und trotzdem hat Gott dich die ganzen letzten 5 Jahre den Weg geführt. Das ist seine Gnade, Amen. Deswegen musst du auch nie unter irgendeinen Druck kommen, oh, jetzt muss ich heilig werden. Der Pastor Georg hat jetzt über Heiligkeit gepredigt. Wenn ich nicht morgen nur noch 100% so bin wie Jesus und noch irgendein faules Wort über meinen Mund kommt, dann falle ich tot zu Boden, so wie Hananias und so Sapphira, weil die Herrlichkeit Gottes schon viel zu stark ist. Nein, weißt du, es ist Gnade. Amen, sag mal Gnade. Halleluja. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess und Gott weiß, wo jeder Einzelne steht. Verstehst du? Deswegen weiß er auch, was er von jedem Einzelnen verlangen kann und welche Entscheidungen er auch tatsächlich auf die Agenda stellen kann und welche nicht. Aber die er auf die Agenda stellt, weißt du, da, geh durch. Amen. Da ergreif es. Streck dich aus. Weißt du, press hinein einfach in diese Begegnung mit ihm. Press hinein von Angesicht zu Angesicht. Amen. In diese tiefe Herrlichkeit Gottes, seiner Gegenwart. Amen. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen zusammen zum Schluss. Lass uns beten. Halleluja. Danke, Vater. Lass uns ausstrecken. Halleluja. Wie viel strecken sich aus? Wir sagen, jawohl, ich gehe Richtung Vollkommenheit. Ich gehe Richtung Verherrlichung. Halleluja. Und ich lasse mich heiligen. Weißt du, wenn du dich einfach entscheidest, Richtung Verherrlichung, Richtung Vollkommenheit zu gehen, dann wird er dich heiligen. Das heißt, er wird deine Entscheidungen vor deine Augen stellen, zur gegebenen Zeit. Und du wirst die richtigen Entscheidungen treffen und die Heiligung passiert einfach. Halleluja. Und Vater, so danke ich dir von ganzem Herzen für jeden einzelnen Glory Life Schüler. Ich danke dir für jeden einzelnen heute Abend hier. Ich danke dir für jeden einzelnen am Video, für jeden einzelnen an der CD. Ich danke dir, Herr, für den Pilgerweg, den du jeden einzelnen vor die Füße gelegt hast, Herr. In dem Moment, wo du uns berufen hast, wirklich in dein wunderbares Licht und in dieses neue Leben in Christus. Ich danke dir, Herr, dass du jeden einzelnen von uns auf dieses Gleis gesetzt hast, Herr. Und dass es hier niemand gibt und auch in der CD oder über Video niemand gibt, den du irgendwie für Versagen bestimmt hättest oder dafür irgendwo auszurutschen oder irgendwo eine falsche Entscheidung zu treffen. Nein, du hast jeden einzelnen von uns bestimmt für Sieg, bestimmt für Erfolg und bestimmt dafür, den Siegeskranz der Herrlichkeit am Ende zu empfangen. Halleluja. Und Herr, wir, an uns ist es uns auszustrecken und zu sagen, ja Herr, mach's mit mir. Ja, Herr, mach's mit uns. Diesen Hunger nach deinem Angesicht, diesen Hunger nach deiner Gegenwart, diesen Hunger nach deiner Vollkommenheit zu kultivieren und vorwärts zu pressen auf diesem Weg. Uns nicht auszuruhen oder zufrieden zu geben, auszuruhen im positiven Sinne schon, aber nicht zufrieden zu geben, Herr, mit irgendwas, was wir mal glorreich sozusagen erlebt haben, sondern immer weiter vorwärts zu gehen. Halleluja. Das Alte hinter uns zu lassen. Ja, ich vergesse, was da hinten ist, hat Paulus gesagt. Ich jage aber auf das Ziel zu. Halleluja, ich vergesse es. Und wenn sich Dinge verändern um mich herum, wenn sich Beziehungen verändern, wenn sich Konstellationen verändern, wie auch immer, ich schaue nicht da drauf. Ich schaue nicht da drauf, auch wenn meine Seele mal schreit, ich schaue nicht da drauf, sondern ich schaue auf dich und auf deine Herrlichkeit. Und ich weiß, der Siegeskranz der Herrlichkeit wartet auf mich. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Vollkommenheit, vollkommene Herrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Shakadabanada. Ja, streck dich aus. Bet einfach selber im Geist. Streck dich einfach aus. Er will deine Antwort, verstehst du? Ich kann es nicht für dich machen, sondern du musst dich ausstrecken selber nach ihm. Du musst sagen, jawohl, Herr, hier bin ich. Mach's mit mir. Ich streck mich aus. Also jeden Geist von Unglauben oder Versagensangst oder oh, ich weiß nicht, ob ich das packe oder so, das sind teuflische Geister. Halleluja. Nein, sondern er sagt dir, hey, du bist bestimmt für diesen Weg. Wir machen's zusammen. Wir schaffen's zusammen. Wir gehen durch. Wir gehen vorwärts. Nichts und niemand kann dich stoppen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass das Gewicht deiner Herrlichkeit immer mehr zunimmt. Das Gewicht deiner Gegenwart immer mehr zunimmt. Danke, Herr. Danke, Herr, hier in unserer Mitte, Herr. Danke, Herr, dass es immer mehr zunimmt. Halleluja. Und dass somit einfach die Verwandlung sich immer mehr beschleunigt. Halleluja. Wie von euch wollen schnell verwandelt werden? Halleluja, ja. Dann musst du immer da sein, wo die Herrlichkeit am dichtesten ist. Da wirst du am schnellsten verwandelt. Ja, Shakarabadadabasaka. Über die Jahre habe ich manche Leute gehabt, die wollten einfach nicht so schnell verwandelt werden. Also sind sie einfach irgendwo hingegangen, wo es nicht ganz so dicht ist. Ja, da kannst du dann einfach ein bisschen Pause machen. Und Gott ist so gnädig und er lässt sogar das zu. Halleluja. Weiß den Herrn, aber ich möchte zu denen gehören, die schnell verwandelt werden. Ich möchte zu denen, weißt du, das Leben hier auf dieser Welt ist zu kurz, als dass wir es uns leisten könnten, irgendwie einfach nur so dahin zu leben. Halleluja. Gott hat zu viel vor. Gott ist zu gut, zu herrlich, zu mächtig. Da gibt es noch so viel zu erleben, so viel zu entdecken. Ich habe dir ein paar Sachen vorher gesagt, was Gott einfach in diesem Zeitalter der Verherrlichung für seine Söhne noch vorbereitet hat. Wir sind erst ganz am Anfang. Wir kratzen erst ganz am Anfang. Wir haben schon viele, viele Tausende von gewaltigen Wundern gesehen. Aber ich sage dir, wir sind erst am Anfang. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, wenn wir erstmal hier in der Schule, wenn so am Abend, weißt du, dann am Ende, jetzt werden wir beten, wird plötzlich jeder im Geist ausgesandt und plötzlich ist nur noch die Hälfte der Leute hier. Die eine Hälfte ist irgendwie im Himmel und ist da mit den Engeln zugange. Die andere Hälfte ist irgendwie draußen und verkündigt das Evangelium auf der Straße, weil sie wie Philippus versetzt worden sind irgendwohin. Und ein paar sind noch hier. Ich glaube, dass sowas passiert. Ja. Ich glaube, dass sowas kommt. Weißt du, Gott tut sich so eine Truppe, so eine Gemeinschaft, die er wirklich übernatürlich gebrauchen kann, formieren. Amen. Halleluja. Entscheidend ist nur, dass du dich nicht ablenken lässt. Sinnt auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Nicht auf das, was auf der Erde ist, nicht auf diese seelischen Dinge, fleischlichen Dinge und was auch immer, das und hier und der und da und dort und was hat der gesagt und was hat der gesagt. Nicht darauf, sondern schau auf ihn. Halleluja. Gott ist gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns mächtig verwandelst. Danke, dass du gerade jetzt auch in dieser Zeit wirklich uns zurüstest und zubereitest für eine neue Ebene, auch bei Glory Life insgesamt, Herr. Halleluja. Ja, Herr, wir haben Totenauferweckungen erlebt, Herr. Wir haben gewaltige, kreative Wunder erlebt. Wir haben Versetzungen erlebt, Herr. Wir haben alle möglichen Dinge erlebt, Herr. Aber gleichzeitig wissen wir, da ist noch so viel mehr. Da ist noch eine andere Ebene, noch eine tiefere Ebene des Übernatürlichen, die du aktivieren möchtest. Und es hat damit was zu tun, dass wir noch tiefer hineinpressen in deine Herrlichkeit. Dass wir noch weitergehen auf diesem Pilgerweg der Vervollkommnung, der Heiligung. Und dass wir an den entsprechenden Weggabelungen einfach die richtigen Entscheidungen treffen, Herr. Danke, Jesus. Danke dafür, Herr. Halleluja. Oi. Sag mal zu den Nachbarn, Gott ist gut. Und er macht's mit dir. Und er schafft's mit dir. Und der Siegeskranz der Herrlichkeit ist bereit für dich. Er wartet auf dich. Am Ende deiner Pilgerreise. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Soweit für heute. Jetzt gebe ich dir noch die Gelegenheit, ein Saatkorn zu säen. Wir nehmen eine Sammlung ein. Du kannst einfach den Heiligen Geist fragen, was möchtest du, Heiliger Geist, dass ich heute Abend noch hineingebe, einfach in das Reich Gottes, als ein Teilhaber in seinem Königreich, nicht nur als ein Konsument, sondern als ein Teilhaber in seinem Königreich, ist es unser Herz, einfach zu geben, sein Reich auch zu finanzieren, hier auf der Erde mit dem, was notwendig ist, um all das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Halleluja. Ist da Gold auf dem Teppich? Nee. Halleluja. Okay. Preist den Herrn. Aber das kommt auch, weißt du? Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Jeff hat gesagt, wir werden erleben, dass Öl die Wände runterrinnt in unserem Gebäude. Ich habe ihm dann gesagt, muss es sein in diesem neuen Gebäude? Aber wenn es übernatürliches Öl ist, okay, dann wird es nichts schaden. Halleluja. Preist den Herrn. Also, wer braucht noch eine Verpflichtungserklärung, meldet euch. Da sind noch Hände, genau. Gebt einfach die Verpflichtungserklärungen weiter. Jeden, der per Verpflichtungserklärung geben möchte. Und dann, wenn jeder seine Verpflichtungserklärung hat, da ist noch jemand, der braucht noch. Aber dann könnt ihr einfach die Eimer durchgeben. Preist den Herrn. Dann tust du, was er dir gezeigt hat. Und während ihr gebt, gebe ich euch kurz die Termine weiter. Jetzt am Samstag seid ihr alle ganz herzlich eingeladen. 10.30 Uhr bis 17 Uhr, the ultimate hour of the Sons of Glory. Also das heißt so viel wie die letzte Stunde oder die entscheidende Stunde der Söhne der Herrlichkeit. Ja. 5 Lehreinheiten werden wir machen am Samstag, 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Mittags werden wir Pizza bestellen. Und es gibt auch, soweit ich mitbekommen habe, glaube ich, wird es auch in allen Stunden Übersetzung Englisch-Deutsch geben. Zumindest für bis zu 12 Personen. Ja. Also auch wenn du nicht so gut vielleicht Englisch kannst, kannst du trotzdem dabei sein. Es läuft dann über Kopfhörer. Ne? Okay, also seid dabei, wenn ihr es euch irgendwie möglich machen könnt, auch alle Glory Life Schüler. Seid herzlich eingeladen, es wird was Besonderes, das werde ich so schnell sicher nicht mehr machen. Das hängt eben auch mit dieser Sid Roth Show zusammen, dass ich das dafür aufnehme. Aber deswegen könnt ihr jetzt die Gelegenheit nutzen. Gut, dann haben wir am Sonntag um 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl und anschließendem Mittagessen und Kaffee trinken. Ja, also bringt was mit zum Essen, fürs Buffet, bringt was mit auch für Kuchen, Kaffee und Kuchen. Also können wir nächsten Sonntag schon wieder die Gemeinschaft im Kaffee auch genießen. Wir essen nur noch hier. Halleluja. Ist doch schön, oder? Und im Anschluss an das Mittagessen ab 14 Uhr etwa haben wir Glory House Leiter treffen. Für alle Glory House Leiter, ihr habt die Rundmail schon bekommen, ich habe es schon rumgeschickt, und alle Glory House Leiter, also ihr seid herzlich eingeladen um 14 Uhr. Wir treffen uns im Jugendgottesdienstraum dann. Wir machen es im Jugendgottesdienstraum um 14 Uhr. Gut, und dann nächsten Dienstag um 19.30 Uhr, auch im Jugendgottesdienstraum, haben wir wieder Intensivabend. Wie viele von euch waren beim letzten Intensivabend dabei? Das war doch stark, das war hammermäßig. Also, puh, da ging es echt ab. Halleluja. Das waren zwei Frauen, das war interessant. Zwei Frauen waren zum allerersten Mal überhaupt bei Glory Life, da beim letzten Intensivabend. Die kamen aus Waldshut, die sind extra aus Waldshut-Tingen, also von der Schweizer Grenze hier zum Intensivabend gefahren. Hatten noch nie irgendwie was von Glory Life sonst gehört, kamen aus der katholischen Kirche, waren katholisch und waren hier dabei und die waren total begeistert. Ich dachte zwischendurch, ich weiß auch nicht, gehen sie jetzt gleich raus oder so, weil wir waren schon ziemlich betrunken im Geist zwischendurch. Aber die waren hinterher, sie haben gesagt, wir sind schwer beeindruckt, haben sie gesagt. Wir haben sie dann gleich an die Gemeinde vermittelt in Waldshut, weil wir haben da Kontakt zu einer Pastorin dort, da werden wir im Dezember auch hingehen und dort predigen. Die war jetzt auch am Wochenende da, haben wir sie gleich an die Gemeinde vermittelt. Gut, also das ist Intensivabend, nächsten Dienstag um 19.30 Uhr im Jugendgottesdienstraum. Und dann haben wir nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr wieder Glory Life Schule hier im Zentrum. Nächsten Donnerstag wieder mit einer Aktivierung. Das heißt, ihr alle, ihr Glory Life Schüler, die ihr vielleicht auch ein bisschen weiter weg seid, wenn ihr es irgendwie möglich machen könnt, seid einfach live mit dabei, weil nächsten Donnerstag werden wir eine Aktivierung auch wieder haben im übernatürlichen Dienst. Also, wenn ihr es möglich machen könnt, seid dabei 19.30 Uhr nächsten Donnerstag. Ansonsten suchen wir nach wie vor auch englische Übersetzer für die Glory Life Schule, weil wir in Kürze wollen wir die Glory Life Schule auch auf Englisch anbieten. Wenn du dir vorstellen kannst, Englisch-Deutsch zu übersetzen für die Glory Life Schule, sag uns Bescheid. Okay, segnen wir noch die Sammlung, streckt eure Hand aus oder eure Hände. Halleluja, danke Vater für jeden einzelnen Geber, Herr. Danke, Herr, für dein übernatürliches Wirken, auch im Bereich Finanzen. Danke, Herr, dass in diesem Zeitalter der Verherrlichung auch unsere Finanzen unter die Herrlichkeit Gottes kommen. Wie von euch wollen verherrlichte Finanzen? Halleluja. Göttliche Finanzen, verstehst du, die nicht mehr nach den Prinzipien dieser Welt funktionieren, sondern nach göttlichen Prinzipien, nicht nach dem Wirtschaftssystem. Weißt du, ich glaube, dass wir als Söhne der Herrlichkeit mehr und mehr erkennen werden, dass unsere Finanzen unabhängig sind von der Konjunktur und vom Wirtschaftssystem dieser Welt. Dazu ist nur wichtig, dass wir vom Denken her einfach raustreten aus dem System dieser Welt und wirklich eintreten in das System Gottes. Und dann werden wir erleben, wie einfach die Herrlichkeit Gottes auf unsere Finanzen kommt und Dinge passieren, wie übernatürlicher Reichtumstransfer von der Welt zu den Söhnen Gottes, wie übernatürliche Schuldenstreichung passiert, wie Geld sich manifestiert, übernatürlich multipliziert, was auch immer. Danke, Vater, für die Grenzenlosigkeit deiner Möglichkeiten, auch im Bereich der Finanzen. In Jesu Namen, wir preisen dich dafür, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Vater, wir danken dir für diese Glory Life Schule. Wir danken dir für jeden einzelnen Glory Life Schüler. Ich segne jeden einzelnen jetzt auch nochmal ganz spezifisch mit dem Schutz des Blutes Jesu Christi. Danke, Vater, dass jeder Einzelne behütet und beschützt ist auf seinem Nachhauseweg oder auch wo er sonst geht und steht. Halleluja. Während in der Welt es unsicherer und finsterer wird, danke ich dir, Herr, dass wir einfach eingehüllt in dieser Blase deiner Herrlichkeit behütet und beschützt sind in dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Besten Abend euch. Kommt gut nach Hause. Bis Samstag. Amen.